Seid ihr fit für einen Typen mit Witz? Mit nem Latz vor der Hose und ner Glatze mit Grips? Habt ihr Bock auf gute Tipps oder auf ne gute Zeit? Wollt ihr wissen, wo der Brief bleibt, wenn man ihn schreibt? Wohin und wie weit fliegen Vögel in den Süden? Einer weiß die Antwort, ohne zu lügen. Einer geht weiter und den Sachen auf den Grund. Kein Weg ist ihm zu weit, kein Treiben zu bunt. Wie wäscht sich ein Hund und wie trocknet er sich ab? Wie macht man selber Nudeln und wie geht ein Dudelsack? Wenn ich sag, wen ich meine, sagen alle, das wusste ich. Gestatten Peter, sein Name ist lustig. So heißt doch keiner. Jetzt kommt der Mann mit dem Löwenzahn. Geht ab und schaltet alle eure Röhre an. Ha! Für den Mann mit dem Löwenzahn, der jedes Rätsel für euch lösen kann. Wenn Peter was erlebt, geht er los wie's Gewitter. Als blinder Passagier oder mittelalter Ritter. Als Seemann auf hoher See, mitten auf dem Meer. Als Taucher im Teich oder Passant im Verkehr. Als Seifenkistenfahrer beim Seifenkistenrennen lernte Peter auch schon manchen Meistertitel kennen. Beim Zelten auf dem Bad bei Elbe und Flut beweist er, dass man das lieber nicht tut. Peter hat Mut, versucht's nochmal, wenn's nicht klappt. Und wenn es nicht klappt, dann wird nochmal gefragt. Er hakt nach, wenn ein Rätsel in der Luft liegt und alles, was dich plagt, erklärt Peter lustig. Jetzt kommt der Mann mit dem Löwenzahn. Geht ab und schaltet alle eure Röhre an. Ha! Für den Mann mit dem Löwenzahn, der jedes Rätsel für euch lösen kann. Peter geht ab in der Luft und zur See. Peter sieht Land, Peter, Peter, hurray! Peter geht ab und hat immer ne Idee. Löwenzahn stark, Peter, Peter, hurray! Was zu basteln? Ein Dudelsack, ganz einfach selbst zu bauen. Und jetzt, na, ihr seht schon, wie es funktioniert. Aber andersrum müsste geklappt haben. Na bitte, passt. Die Zeit, die vergeht wie im Flug mit ihm. Erzählt er uns von Spuk in alten Burgruinen. Wenn Peter mal was braucht, dann denkt er sich was aus. Zum Beispiel eine Trompete aus nem Trichter und nem Schlauch. Er haut auf die Pauke und ist niemals frustig. Dafür steht sein Name und dieser ist lustig. Jetzt kommt der Mann mit dem Löwenzahn. Geht ab und schaltet alle eure Röhre an. Ha! Für den Mann mit dem Löwenzahn, der jedes Rätsel für euch lösen kann. Jetzt kommt der Mann mit dem Löwenzahn. Geht ab und schaltet alle eure Röhre an. Ha! Für den Mann mit dem Löwenzahn, der jedes Rätsel für euch lösen kann. Löwenzahn. Das ist Musik. Ein Klassiker wird das.